Zweitens, haben Sie Ihre persönlichen Vorstellungen im Laufe Ihrer Aktivitäten in der nationalen Bewegung verändert? Und wenn ja, wie und warum haben Sie sich verändert? Natürlich haben sich in 30 Jahren meine politischen Vorstellungen geändert. Es wäre auch traurig, wenn nicht. Meinen Grundüberzeugungen bin ich aber treu geblieben. Besonders in Bezug auf die Durchsetzbarkeit. Die Möglichkeit, das zu realisieren, was wir am Anfang wollten, hat mich sozusagen die Wirklichkeit eingeholt. Als ich mit meiner politischen Tätigkeit begann, lag das Dritte Reich gerade mal 30 Jahre zurück und die Frontgeneration war so alt, wie ich es heute bin. Mittlerweile sind wieder 30 Jahre vergangen und die Frontgeneration ist zu einem Großteil verstorben und niemand mehr aus dieser Altersgruppe repräsentiert noch die bundesdeutsche Gesellschaft. Und so wie sich das politische und gesellschaftliche Umfeld völlig veränderte, auch durch die in meinen Augen missglückte Integration von Millionen Menschen fremder Rasse, Religion und Kultur, so haben sich auch die politischen Ziele geändert und auch die Wege, auf denen diese Ziele erreicht werden sollen.